warst auf Fahne, doch du bist in Wahrheit nur ein Punker. Wir sind am Mic und wir scheißen auf deine Mama. Es ist Frank White, Sonny Black und du bist ne Schwuchtel. Rap macht uns reich und deine Welt wird plötzlich dunkel. Geht's frei, der ist vom Gangster Frank White. Yeah. Huren und verpiss dich, denn die Banger sind am Mike Scheiß. Auf dich, dein Vater, deine Mutter, deine Kinder, fick ich alle. Du willst Stress, dann komm runter, Spaß. Wer kann irgendwas besser als der King? Ich bin Frank White, Nummer 1, weil ich auf dich Opfer scheiß. Yeah. Du bist ein Bastard, ich fick dich an jedem Ort. Cordon, Sport, Massenmord, jetzt ist Krieg ab sofort. Wer will Kokain, West-Berlin, du Schlampe. Dein bester Track ist gar nichts, wenn die Gangster auf dich kacken. Karo, yeah. Koks, Lücken, du Opfer musst dich schlucken. Ich komm nur zu deiner Party, um auf dich toll zu spucken. Ich bang den Sound, zu dem auch deine Mutter bounce. Niemand hat es so drauf, weil kein Spaß dich traut. Yeah. Geh da raus, bevor ich euch verklopp. Du Opfer willst mich battle, Frank White, Rap Elektroschock. Du machst auf hart, doch du bist in Wahrheit nur ein Punker. Wir sind am Mic und wir scheißen auf deine Mama. Es ist Frank White, Sonny Black und du bist ne Schwuchtel. Rap macht uns reich und deine Welt wird plötzlich dunkel. Zwei Mann, eine Gang, S, Black, Home und Bounce. Du willst Party hard, Frank, gib mir die Base, ich hau drauf. Du machst Rap wie ein Nigger, doch bist blond wie ein Opfer. Du bist auf der Welt, weil deine Mutter nur ein Loch war. Ich mach meine Kohle, Drogen, Waffen, SX. Du bist Proll, so wie ich bin dein Stress. Flex, hast du Mut oder Angst? Rap ist, was du nicht kannst. Ich bin hart wie mein Schwanz und komm nachts aus dem Schrank. Renn weg, du Banks, Rack, hängst, wenn ich Mic check. Reicht mit nur einem Track, wer ist der King? Hallo, Co. Lotten bring jeden ran, den du kennst. Doch ich weiß, du verlierst, weil du vorher nicht denkst. Streit heißt Mic weg, klärst mit der Faust. Du bist Gast und nicht mehr. Rap ist mein Host, ich bin Rap Gigolo. Du bist Keck ohne Flow, du willst Optik, dann schau mich mal an. Oh no, du machst auf hart, doch du bist in Wahrheit nur ein Punker. Wir sind am Mic und wir scheißen auf deine Mama. Es ist Frank White, Sonny Black und du bist ne Schwuchtel. Rap macht uns reich und deine Welt wird plötzlich dunkel. Du machst auf hart, doch du bist in Wahrheit nur ein Punker. Wir sind am Mic und wir scheißen auf deine Mama. Es ist Frank White, Sonny Black und du bist ne Schwuchtel. Rap macht uns reich und deine Welt wird plötzlich dunkel.